Jesus kommt, bist du bereit? Jesus kommt, hast du dich ihm ganz geweiht? Gib doch dein Leben ihm ganz hin. Nur in Jesus ist der wahre Sinn. Jesus kommt, bist du bereit? Jesus kommt, hast du dich ihm ganz geweiht? Die Gnadenzeit ist heute für dich. Wir wissen die Stunde nicht und auch nicht den Tag. Doch das Wort Gottes uns verspricht, dass der Tag nun bald anbricht. Er wartet auf dich. Er wartet auf dich, denn er möchte es nicht, dass du nicht vorbereitet bist. Jesus kommt, bist du bereit? Jesus kommt, hast du dich ihm ganz geweiht? Gib doch dein Leben ihm ganz hin. Nur in Jesus ist der wahre Sinn. Jesus kommt, bist du bereit? Jesus kommt, hast du dich ihm ganz geweiht? Die Gnadenzeit ist heute für dich. Wir schauen seine Herrlichkeit und sein strahlendes Licht. Mit dem Kleid seiner Gerechtigkeit sehen wir bald sein Angesicht. Er wartet auf dich, er wartet auf dich. Und die wichtige Frage ist, ob Jesus schon dein Leben ist. Jesus kommt, bist du bereit? Jesus kommt, hast du dich ihm ganz geweiht? Gib doch dein Leben ihm ganz hin. Nur in Jesus ist der wahre Sinn. Jesus kommt, bist du bereit? Jesus kommt, hast du dich ihm ganz geweiht? Die Gnadenzeit ist heute für dich.